Electric Kingdom. Ich habe schon lange keine Electric Kingdom Folgen mehr rausgehauen, ist mir aufgefallen, und nutze diesen Montagmorgen nach WrestleMania 32, um diesen kleinen, aber feinen Privatpodcast mal wieder anzukurbeln, so kann man es sagen. Ich denke mal, der eine oder andere wird sich schon mal eine Folge Electric Kingdom angehört haben, und ich habe ja gesagt, dass ich Electric Kingdom so als Ventil nutze, wenn Podcasts mit dem Chris oder mit dem Pocho oder natürlich auch mit beiden nicht so möglich sind. Wenn es da einfach so einen Leerlauf gibt, dann nutze ich einfach Electric Kingdom, um über Sachen zu reden, die mir so im Kopf rumgehen. Jetzt habe ich da eigentlich in den letzten Monaten keinen Bedarf gehabt, weil What's Up relativ regelmäßig erscheint, ab und zu mal 4 Ecken, 2 Elfer, sprich ich kann da meinem Geltungsbedürfnis irgendwie Tribut zollen und mich da ausleeren mit mal mehr, mal weniger sinnvollen Sachen. Aber WrestleMania, ja, hat mich wirklich überhaupt nicht interessiert bis so Samstag, sage ich mal. Interessiert mich, um das gleich mal vorweg zu sagen, interessiert mich jetzt auch nicht. Es ist wirklich, darauf will ich eigentlich zu sprechen kommen, es ist wirklich merkwürdig und fast schon beängstigend, wie wenig mich WrestleMania tangiert in diesem Jahr. Ich finde es schade, weil damit will ich mal einsteigen. Ich fand die Non-PG Cult of Personality Zeit, wenn es um WrestleMania ging, immer wirklich was ganz, ganz Besonderes. Das klingt jetzt ein bisschen cheesy, ist mir schon klar, aber es ist wirklich so gemeint. Also es waren einfach großartige Wochen, muss man sagen, bis dann letztendlich WrestleMania über die Bühne ging, und auch die Zeit danach, die war so voller Enthusiasmus und man war so motiviert, neue Sachen zu machen und hat sich gefreut über Hörer, die man hinzugewonnen hat. Und man hat gemerkt, okay, es macht Sinn, dass man so viel Zeit investiert in dieses Projekt, in Anführungsstrichen, oder in dieses Hobby-Podcasting. Und deswegen ist das immer eine ganz besondere Zeit, wenn ich irgendwie ein Hashtag WrestleMania praktisch sehe, denke ich da automatisch zurück an diese besondere Zeit. Und in diesem Jahr, wie gesagt, war es halt so, dass ich es nicht gespürt habe. Ja, also bei mir hat das nichts ausgelöst, dass WrestleMania stattfindet. Ich habe zu Beginn dieses Jahres mal das Network abonniert und habe mir da auch den Rumble angeguckt. Allerdings nicht ganz, weil es mich einfach nicht mehr erreicht, dieses Produkt. Es erreicht mich in keinster Weise. Also es langweilt mich zu Tode. Matches, die ich als rein technisch sehr gut einschätzen würde, langweilen mich zu Tode. Ja, also das war halt früher nicht so. Früher war für mich, wenn ich Wrestling geguckt habe, zum einen natürlich die Show an und für sich einfach was Spektakuläres, was ich mir gerne angeguckt habe. Aber ich habe auch hochwertige Wrestling-Matches zu schätzen gewusst. Also ich würde mir schon selber zusprechen, dass ich ein 4,5-Sterne-Match von einem 3,5-Sterne-Match unterscheiden konnte. Warum sage ich das jetzt so? Ich meine, ein richtig scheiß Match von einem richtig guten Match kann jeder Blinde unterscheiden, aber es gibt ja schon nochmal technische Feinheiten, die einem Casual-Zuschauer jetzt nicht unbedingt auffallen. Und so viel Wrestling, wie ich geguckt habe, dann nehme ich mir jetzt einfach mal heraus, dass ich da behaupten würde, ich erkenne, was ein qualitativ hochwertiges Match ist. Dementsprechend habe ich mich natürlich auch gefreut, wenn vielleicht innerhalb einer Story oder eine Story an und für sich nicht so geil war, aber das Match war besonders gut oder so. Ja, also das waren die Punkte, die mich immer beim Wrestling so fasziniert haben. Und kleines Beispiel, ich habe mir Takeover London angeguckt, als ich das Network, wie gesagt, abonniert hatte, habe ich es nachgeguckt und da waren ja gute Matches dabei, aber es war einfach eine richtige Qual, sich durch diese 2 Stunden durchzuwühlen, also für mich jedenfalls. Und da habe ich für mich beschlossen, okay, es scheint einfach zur Zeit vorbei zu sein. Ja, es kann natürlich sein, dass sich das wieder entwickelt, dass ich irgendwann wieder Lust habe auf das Produkt. Ich habe jetzt die Ergebnisse durchgelesen von WrestleMania. WrestleMania habe ich schon 3-mal keinen Bock zu gucken, weil es 4 Stunden geht. Und dann geht Raw, und ich hoffe, das ist noch aktuell, am Montag 3 Stunden wieder. Wenn jetzt zum Beispiel Raw wie früher 2 Stunden lang wäre, sage ich ganz ehrlich, würde ich mir gerne Monday Night Raw Montag oder dann halt am Dienstag angucken. Einfach weil ich, jetzt würde es mich halt wieder interessieren, vielleicht ist es dann doch wieder was für dich, ja? Aber weil es halt diese 3 Stunden sind und weil ich weiß, wie es läuft. Ich meine, ich habe es lang genug verfolgt, dieses Produkt. Ich weiß genau, wie es läuft. Du hast jetzt so ein Aufflammen und eine Konzentration von qualitativ hochwertigen Matches und Storylines. Und es dauert keine, 3 Wochen und dann ist alles wieder auf ein Normalmaß zurückgestutzt und wir befinden uns wieder in dem tristen Dasein eines Wrestling-Fans, der sich bei einer 3 Stunden Raw-Sendung fragt, warum gucke ich mir den Mist eigentlich an? Und das hält mich so ein bisschen ab, wieder in dieses Thema einzusteigen. Leider, wirklich leider. Also für mich war das immer noch, seitdem ich podcaste, die schönste Zeit. Das ist wie, wenn du eine Ex-Freundin hast und ständig an die zurückdenkst, aber die ist halt jetzt wahnsinnig fett geworden und ist auch ein Arschloch. Also, so wirkt das auf mich irgendwie. Also es ist, man trauert dieser Zeit wirklich nach und es ist schade, dass man das nicht irgendwie wieder aufflackern lassen kann, dieses Feuer, das da mal da war. Ja, und auch dieses, das sage ich ja, hinter vorgehaltener Hand auch diese Zeit, als ich mit dem Thiele und auch mit dem Schwarz und auch mit dem Retzler dann als dieses Netzwerk unter Wrestling-Podcasts so ein bisschen bestand. Ja, das war auch eine coole Zeit. Ja, ich mache mich oft genug lustig über diese Kasper, aber Fakt ist eins, zu der Cult of Personality-Zeit habe ich mich auf jede Sendung mit den Kaspern gefreut. Ja, dass die und ich nicht auf einer Wellenlänge sind, das ja hat sich später rausgestellt und das ist dann auch normal im Leben. Sowas ist, wirst du überall antreffen. Ja, wenn ich mir MMA-Podcasts anhöre, deutsche MMA-Podcasts, da denke ich mir auch, was sind das für alles für Schwachköpfe, die das machen? Aber das ist halt, ja, so ist es halt. Menschen verstehen sich und manche Menschen verstehen sich eben nicht. Und ich weiß auch, dass ich da vielleicht eher eine Art habe, mit der vielleicht andere Podcaster dann wiederum nicht so gut auskommen. Und ich und Chris, der Esel nennt sich da zu Recht immer zuerst, haben uns da, glaube ich, gesucht und gefunden mit unserer Art, über Wrestling zu sprechen, zu denken. Und ja, was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen zu WrestleMania? Also ich habe mir die Ergebnisse durchgelesen, habe mir ein paar ganz kurze Videos auf Twitter angeguckt, also so 15 Sekunden Sachen, Shane McMahons Sprung von der Zelle, sage ich jetzt mal. Beeindruckt mich sowas natürlich und dann denke ich mir schon, oh, das ist schon ein cooler Moment. Also das hätte ich jetzt schon gerne als Fan mitverfolgt, nicht so als Twitter-Produkt, so wie ich mir halt, das habe ich glaube ich auch schon mal in einem Podcast gesagt, einen Dunkin angucke, der besonders spektakulär ist bei einem NBA-Spiel. Da gucke ich mir auch nicht das ganze Spiel an, sondern ich gucke mir diesen Dunkin an und denke mir so, Alter, so, und dann war die Sache oder ist die Sache gelaufen und es geht weiter. Und so habe ich mir halt auch verschiedene kurze Videos zu WrestleMania angeguckt, aber ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, mir die komplette WrestleMania anzugucken. Das ist dann wiederum auch verwunderlich. Ich find's auch wirklich dann ein bisschen schade, wenn ich so sehe, dass so ein Spot von Shane McMahon in einem Match gegen den Undertaker bei WrestleMania 32 eines der Highlights ist, weil ich eigentlich auch nicht mehr bereit bin, dieses aufleben lassen wirklich stark gealterter Attitude-Era-Stars immer durchzuziehen. Also ich kann mich da schwer ausdrücken. Einerseits finde ich's gut, dass die Jungs da sind und so eine Show bieten, aber andererseits ist es halt auch wirklich, das kann doch echt nicht wahr sein, dass man nach so langer Zeit immer noch nichts Neues etabliert hat. Es geht ja nicht darum, neue Leute zu finden, da gibt's ja genügend Leute. Es ist eher das Problem, dass man nichts Neues etabliert hat und sich immer noch darüber freuen muss, dass der Undertaker in Hell in the Cell Match gegen Shane McMahon bestreitet. Ja, also das ist, nee, komm, aus dem Grund habe ich schon keinen Bock, den ganzen Mist zu gucken. Dann habe ich, das war für mich das Schlimmste, das sage ich jetzt gleich noch. Also dann habe ich gesehen, dass Zack Ryder diesen Intercontinental-Titel gewonnen hat in einem Leiter-Match und habe auch ein paar Bilder von Zack Ryder gesehen, wie er sich jetzt dann offensichtlich präsentiert, so mit Bart und mit dieser Robe und so. Also das war für mich so ein Moment, wo ich echt, also, ich komme auch nicht mehr zurück. Ich kann auch, das kann ich mir nicht mehr angucken. Das ist so ein Schwachsinn, sowas zu sehen. Vielleicht merkt man das nicht, wenn man mittendrin ist sozusagen. Ja, also als ich regelmäßig gepodcastet habe, habe ich mich ja auch ernsthaft über die absoluten Schwachköpfe unterhalten. Aber diese Bilder von Zack Ryder zu sehen, das war wirklich die Krönung der Blödheit. Also das habe ich nur ganz, ganz schwer ertragen. Und dann habe ich so gesehen, wer noch in diesem Intercontinental Titelleiter-Match war, und habe mir gedacht, Alter, Zack Ryder, wie kommt es dazu? Ich meine, ich habe nichts geguckt, ich weiß nicht, wie der irgendwie aufgebaut wurde, wahrscheinlich gar nicht, aber keine Ahnung, ich habe damit nichts zu tun gehabt in den letzten Wochen. Ich habe Zack Ryder völlig abgeschrieben und auf einmal holt er so einen Titel da. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, aber das fand ich ganz schlimm für mich. Ich fand auch, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde ein neuer Women's-Titel präsentiert von Lita. Und natürlich, ich habe immer dafür plädiert, nennt das nicht mehr Diva-Division und Divas Championship und so, sondern nennt das Women's Championship. Das ist einfach totaler Bullshit, das alles Divas bla bla bla zu nennen. Und offensichtlich wurden diese Wünsche jetzt erhört. Aber trotzdem sage ich jetzt, ja, zu spät. Es ist zu spät. Es ist aus meiner Sicht wird jetzt natürlich darauf reagiert, dass, soweit ich das verstehe, einfach deutlich weniger Zuschauer da sind und man versucht so ein bisschen den Leuten das zu geben, was sie seit Jahren gefordert haben, ja, weil dieser Ruf nach einem richtigen Titel für die Frauen und nicht so eine ja, sexistische Bezeichnung wie Diva zu benutzen, und hey, ich bin wirklich hier kein Feminist, der jetzt anfängt mit einer Sexismusdebatte oder so, aber es ist halt so, das ist so richtig Divas Championship, das klingt wirklich so richtig richtig platt und auch billig. Also das geht gar nicht. Und jetzt greifen sie praktisch diesen Wunsch vieler Fans auf und bringen diesen Women's Titel zurück. Und jetzt sage ich mir halt auch, ja gut, das hätte zu spät, das hättest du halt vor 2 Jahren bringen können oder so. Dann hätte ich's wirklich begeistert und mit Applaus begrüßt, aber jetzt, es ist halt einfach nur noch ein Anbiedern an längst abgewanderte Fans. Und damit meine ich nicht mich, weil ich glaube, bei mir ist der Zug wirklich abgefahren. Damit meine ich so Leute wie zum Beispiel Chris, weil da kriegen ich und Pocho das, und auch da nennt sich der Esel so recht immer zuerst, da kriegen Pocho und ich das immer relativ häufig mit, dass der Chris schon das Produkt an sich noch verfolgt. Natürlich nicht mehr so intensiv wie früher, lange nicht so intensiv. Aber ich glaube, dass er auch auf so ein Zeichen der WWE wartet, dass sie einfach ihm zu verstehen gibt, hey, wir haben unsere Fehler verstanden, wir wollen euch Fans zurückgewinnen und wir versuchen mit euch eine neue Ära zu kreieren. Wir verstehen, dass wir uns da verändern müssen und so. Ich glaube, deswegen gucken so Leute wie der Chris das noch, ja. Nicht, weil die denken, ja, das ist ja eine Wahnsinns-Show, sondern weil sie aus nostalgischen Gründen nicht abschalten wollen und weil sie die Hoffnung haben, dass die WWE endlich mal ihr Potenzial selber nutzt. Also es ist ja, wie gesagt, es ist ja so viel Potenzial da. Es sind die besten Wrestler aller Zeiten in diesem Kader aus meiner Sicht. Es sind von den Stories so viele Möglichkeiten in der heutigen Zeit gegeben. Man redet ja immer von PG die ganze Zeit, ja. Und in der heutigen Zeit ist diese PG-Grenze so weit ausdehnbar. Das sieht man ja an Serien, die sich auch in diesem PG-Limit halten müssen. Aber mittlerweile schon, also für Verhältnisse der 90er Jahre, deutlich über PG agieren. Das könnte die WWE ja auch machen. Sie müsste sich einfach mal frei von dem Gedanken machen, es kommt hier auf die Familien und so drauf an. Weil das hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Ja, also klar, jetzt kann man sagen, ja, die verdienen so viel Geld wie noch nie. Alles gut und schön. Aber es rennen trotzdem die Fans davon. Und wenn du deinen guten Spot im Fernsehen verlierst, dann ist es halt auch schwierig, zum einen neue Fans zu gewinnen und zum anderen die jungen Fans zu halten. Weil jetzt nehmen wir mal an, die WWE hat wirklich das Problem, ich weiß nicht, wie es da hinter den Kulissen aussieht, das ist jetzt rein spekuliert für mir. Nehmen wir mal an, die WWE hat wirklich mal das Problem, dass sie von USA nicht mehr diesen Primetime-Spot angeboten bekommen, sondern 2 Stunden später. Dann sind halt die Familien raus. Ja, und die Kinder, die sind dann halt erstmal raus. Natürlich kannst du sagen, kann ich aufnehmen und weiß der Kuckuck, aber ich glaube, dass das nochmal wirklich ein großer Drop ist, den du da erleidest, wenn jetzt dein Fernseh Sendeplatz nicht mehr so prominent ist oder vielleicht sogar noch schlimmer bei einem kleineren Netzwerk stattfinden muss oder vielleicht sogar nur beim WWE-Network an und für sich dann irgendwie landet. Ist ja auch nicht auszuschließen, dass es mal so kommt, dass die WWE ihren Content nur noch, also die großen Shows nur noch über ihr Network verbreitet und dass es dann vielleicht Zusammenfassungen oder Special-Shows auf diversen Fernsehsendern gibt. Das kann ich mir alles vorstellen. Aber ja, also aus meiner Sicht muss rein wrestling-technisch ja jetzt mal das Potenzial voll ausgeschöpft werden, um eben wieder Leute zurückzugewinnen und vor allem vielleicht auch Leute wieder ein Argument an die Hand zu geben, warum ich es zum Beispiel gucken soll. Ja, also wenn ich jetzt einen Chris frage, ja, warum soll ich das angucken, dann sagt er mir natürlich so Sachen wie, ja, ihr das mit Shane McMahon, das war schon ziemlich geil. Ja, gebe ich ihm natürlich recht, aber es reicht mir nicht, um eine 4 Stunden WrestleMania anzugucken. Und wenn er mir sagt, ja, das Divas-Titelmatch oder Women's-Titelmatch, wie man es auch immer bezeichnen will, das war auch total klasse. Auch da gebe ich ihm wahrscheinlich recht, aber habe ich halt schon 30 Mal gesehen bei NXT und ich habe schon viele gute Matches gesehen. Also ein gutes Match an sich, es war schön und gut, aber mir fehlt die Weiterentwicklung, mir fehlt was Modernes an dieser ganzen Geschichte und ja, das mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Jetzt würde ich mich immer wieder wiederholen und würde immer wieder neue Phrasen auspacken, die eigentlich das Gleiche zum Ausdruck bringen wollen. Unterm Strich würde ich Folgendes sagen wollen. Ich vermisse diese Zeit wirklich enorm, diese Non-PG-Zeit, diese Kind of Personality-Zeit, wo Wrestling eigentlich das Hobby war, um das sich alles bei mir gedreht hat. Diese Zeit vermisse ich. Allerdings erkenne ich, dass es nicht irgendwie so ist, dass andere Sachen jetzt viel besser sind als sie früher waren. Also jetzt zum Beispiel, dass ich jetzt Serien deutlich besser finde als Serien vor 3-4 Jahren. Ja, auch vor 3-4 Jahren gab es gute Serien. Die laufen praktisch nicht Wrestling den Rang ab, sondern Wrestling ist so scheiße und langweilig aus meiner Sicht geworden, dass ich mir andere Unterhaltungsmöglichkeiten suchen musste, weil ich habe halt Wrestling gesehen und kam mir verarscht dabei vor. Aber ich wollte ja eigentlich eine Zusammenfassung bringen. Also wie gesagt, ich fand die Zeit damals wundervoll und werde bei jedem WrestleMania-Hashtag auch immer an unsere Non-PG WrestleMania Countdown-Show zurückdenken, die irgendwie von fast 400 Leuten live gehört wurde, zigtausendfach gedownloadet wurde, Kommentare noch und nöcher, ich nach einer Stunde Schlaf am nächsten Tag arbeiten gegangen bin und trotzdem mit einem Lächeln im Gesicht wirklich da erschienen bin sozusagen. An diese Zeit werde ich immer zurückdenken und mir denken, wie toll das war. Aber WrestleMania und Wrestling ist offensichtlich nicht mehr relevant für mich. So kann man es fast zusammenfassen. Rest in Peace, WrestleMania, muss man fast schon sagen.